WDR 5. Neugier genügt. Ein Baseballfeld an der State University in Phoenix, Arizona. Es ist Samstagnachmittag. Es ist heiß hier, 30 Grad, die Sonne brennt. Hunderte von Native Americans haben sich hier versammelt, um ein traditionelles Powwow zu veranstalten. Ein Powwow ist ein Treffen von Indianern mit Nicht-Indianern. Es wird getanzt, gegessen, getrunken, Devotionalien werden verkauft und vor allem wird die traditionelle indianische Kultur geehrt. Woher das Wort kommt, ist nicht ganz genau auszumachen. Das Wort Powwow bedeutet sowohl Schamane wie auch spiritueller Führer des Krieges. Das Powwow an diesem Nachmittag ist eines der größten in ganz Amerika. Das bedeutendste findet jedes Jahr in Albuquerque in New Mexico statt. Heute haben sich hier Indianer aus ganz Amerika und Kanada eingefunden. Sie tragen bunte Federn, farbenprächtige Outfits und jeder Stamm wird gesondert in den großen Kreis gerufen, um den jeweiligen Tanz zu beginnen. At this time, Woody Lomahefiwa is being honored. Woody Lomahefiwa. Was auf den Besucher wie ein großes Durcheinander wirkt, ist sorgsam choreografiert. Jeder Stamm, jede Gruppe hat ein festes Ritual, wer in welcher Reihenfolge beim Powwow tanzen darf. Die Stammesältesten und Ranghöchsten stehen weit vorne, danach kommen die Rangniederen. Frauen und Kinder werden ebenfalls zum Powwow gebeten. Sie tanzen entweder weiter hinten oder formen ihre eigene Gruppe. Jeder Stammesangehörige soll und darf mittanzen, erzählt Donovan Henley. Er gehört zum Stamm der Navajos. Henley ist Mitte 30 und einer der kulturellen Botschafter seines Stammes und der indianischen Kultur insgesamt. Er ist zur Stelle, wann immer Nicht-Indianer Kontakte knüpfen wollen oder wenn es um die Anliegen der Native Americans geht. Henley erklärt den Gore Dance, der gerade vorgeführt wird. Dabei reißen die Tänzer ihre Arme in rhythmischen Bewegungen nach oben, ebenso wie ihre Knie, wippen ihre Hüften nach vorne und zur Seite. Das Ganze wirkt sehr dynamisch und muss anstrengend sein für die Tänzer mit all ihren aufwendigen Kostümen. Das ist ein sogenannter Bluttanz. Es ist ein Bluttanz verschiedener Stammesgesellschaften. Es gibt verschiedene Männergesellschaften. Er ehrt die Krieger und Veteranen, die nach Hause kommen. Es ist die traditionelle Art, wie wir das auf einem Powwow machen. Die Bluttänze kommen zuerst. Jeder darin repräsentiert einen anderen Stamm. Und sie kommen herein und die Trommeln, die wir hören, sind von einem südlichen Stamm. Es geht um Respekt, die Alten und die Krieger nach Hause zu bringen. Innerhalb der jeweiligen Stämme passiert das auf fast jedem Powwow. Aber für manche südlichen Stämme hier im Südwesten würde das kulturell und traditionell nicht unbedingt dazugehören. Aber es ist etwas, woran wir alle teilnehmen, auf einem gemeinsamen Powwow aller Stämme. Etwas abseits steht Tawny Baker, eine junge Frau um die 30, die nicht in traditioneller Tracht herumläuft, sondern mit großer Sonnenbrille, einem blauen T-Shirt und einem Handy im Ohr hektisch auf und ab geht. Sie ist halb Apache, halb Navajo und die Organisatorin des Powwow. Es findet zum 29. Mal statt, erzählt sie stolz, und wird jedes Jahr größer und größer. Wir haben etwa 300 bis 500 registrierte Tänzer und etwa 6000 Zuschauer übers ganze Wochenende. Wir sind das am längsten laufende Powwow hier in Arizona. Wir haben hier eine treue Gemeinde, die jedes Jahr hierher kommt und Spaß hat. Und wir freuen uns darüber und machen es größer und besser, soweit wir können. Tawny Baker sagt, dass es aber nicht nur um Spaß haben geht, sondern durchaus auch darum, kulturelle Vielfalt zu fördern. Wir wollen auch den Native Americans und den Studenten hier an der Arizona State University zeigen, dass sie hierher kommen können, sich ihrer Geschichte erinnern können. Das hier ist ein Ort, wo du deine Kultur, dein Volk präsentieren kannst, zum Leuchten bringen kannst. Und das jedes Jahr. Die indianische Kultur ist in Arizona mit seinen 22 Stämmen überall anzutreffen. Sie ist Teil des kulturellen Erbes. Und doch haben die Natives ganz spezifische Probleme, wenn sie die Reservate verlassen. An der Arizona State University, der größten in den gesamten USA mit 80.000 Studenten, sind nur rund 2.500 Native Americans, eine verschwindend kleine Zahl. All jene, die die Reservate verlassen und ein Leben in den Großstädten beginnen, sind mit vielerlei Problemen konfrontiert. Annabel Bowen, eine junge Studentin Ende 20, klein und mit weitem Sweatshirt, auf dem das Logo ASU aufgedruckt ist. ASU steht für Arizona State University. Bowen ist Studentenbeauftragte der Uni und hilft den Studenten, die aus den Reservaten kommen, wo immer sie kann. Viele der Herausforderungen sind einfach in der anderen Kultur begründet. Viele unserer Studenten kommen aus den ländlichen Reservaten und dann kommen sie hierher in die Großstadt, müssen sich erst mal eingewöhnen. Sie kommen ja aus Gegenden, wo sie nur ihre Familie kannten. Und jeder, der in den Reservaten lebt, ist zum Beispiel Navajo oder Apache. Wenn sie hierher kommen, fühlen sie sich oft isoliert. Sie kennen kaum jemanden, denken, sie wären die einzigen Native Americans auf dem Campus. Daher möchten wir sie unterstützen. Wir machen zum Beispiel für alle Neuankömmlinge ein Treffen, bei dem sie andere neue Studenten kennenlernen können. Vieles hat also mit dem Umzug aus den Reservaten zu tun. Das andere ist natürlich das Finanzielle. Viele Probleme der Native Americans ähneln sich natürlich, egal aus welchem Reservat sie kommen. Die meisten der Reservate in Arizona liegen im Norden des Bundesstaates. Die drei Stämme Navajo, Hopis und Apachen sind die zahlenmäßig größten und sie kann man besuchen. Zuerst geht es zum Stamm der Apachen. Wer die Reservate sehen will, muss ein paar Stunden Autofahrt auf sich nehmen. Dafür wird man jedoch mit einer spektakulären Landschaft belohnt. Die Wüste im Süden mit vielen Kakteen und einer eher dürren Vegetation wechselt nach 100 Kilometer in hügelige Landschaft, um dann im Norden bis auf 2500 Meter hochzugehen. Dort sieht es zuweilen aus wie in den Alpen, nur mit wilderer Vegetation. Hier oben ist es kühler. Die Hitze von Phoenix blieb im Tal. Hier kühlt es ab auf angenehme 18 Grad. Wir sind im Ort Fort Apache. Hier fand 1881 eine berühmte Schlacht zwischen amerikanischer Kavallerie und den White Mountain Apachen statt. Hier steht auch das Kulturzentrum der Apachen, ein Haus, dessen Dach spitz nach oben zugeht und damit an die traditionellen Zelte der Apachen erinnert. Das Novike Bagova, das Haus unserer Fußabdrücke, heißt das Kulturzentrum. Milayla führt durch die Ausstellung. Milayla ist etwa 30 Jahre alt, hat lange schwarze Haare, viel Schmuck an den Ohren und eine eher hohe Stimme. Er führt durch das Museum, in dessen Mitte ein kleines Zelt steht, das durch kleine Holzäste gehalten wird. Wir haben hier in der Mitte des Museums ein kurzes Video unserer Creation Story. Es gibt Ihnen einen kleinen Einblick, wie wir die Welt sehen und wie wir als Volk sind. Die Creation Story beschreibt die Entstehung der Welt, wie wir sie sehen, ähnlich wie die Bibel. Es gibt für jeden Stamm eine eigene Creation Story. Es geht aber nicht nur um die Welt, sondern auch um die Menschheit, Spiritualität, aber auch um die Tiere. Es ist nicht so sehr eine Religion, es ist eine Lebensweise. Way of life is not really a religion, it's more of a way of life. Everything, the way it's set up in here, is the same way we see the world. Alles, was hier drin ist, ist danach ausgerichtet, wie wir die Welt sehen. Die Mitte ist dem Wiki, dem Zelt, vorbehalten und der Sonne, die der Erschaffer von allem ist und alles in diesem Raum überblickt. Auch deswegen steht das Wiki im Zentrum. Nicht nur das Museum selbst, auch all die Dinge hier drin haben ihren spirituellen Wert. Das ist nur ein Bruchteil dessen, was uns heilig ist. Vieles unserer Kultur präsentieren wir aber nicht. Du musst Apache sein, um an all das heranzukommen. Milayla führt noch lange durch die Ausstellung, in der er unter anderem erläutert, dass die Apachen daran glauben, dass vier Spinnen das Netz der Welt gewoben haben. Jede Himmelsrichtung hat eine Bedeutung. Im Osten wirst du geboren, im Norden stirbt jeder Mensch. Auch im Essen setzt sich der Glaube fort. Eines der Hauptnahrungsmittel der Apachen ist der Mais. Er kommt in den Farben Gelb, Weiß, Blau und Schwarz. Jede Farbe hat ihre eigene philosophische Bedeutung bei den Apachen. Indigenes Essen ist übrigens ein ganz eigenes Thema für sich. Die authentische Küche ist einfach und in ihrer Variationsbreite bescheiden, sodass man sie kaum noch serviert bekommt. In den Reservaten herrscht amerikanische und mexikanische Küche vor, ein ewiges Einerlei aus Burgern, Bohnen, Reis und Pommes frites. Doch es gibt auch Ausnahmen. Neffi Craig, ein junger Koch aus dem Stamm der Apachen, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die indianische Küche mit der Haute Cuisine zu vereinen. Im Sunrise Park Resort, einem Skigebiet, das auch im Sommer zum Wandern, Fischen und Schwimmen einlädt, hat Craig ein Spezialitätenrestaurant aufgemacht. Das größte Missverständnis über die indianische Küche ist, dass es sie nicht gibt. Aber es gibt sie. Und wenn es die Küche noch gibt, dann gibt es auch die Menschen. Wir sind ja noch da. Es gibt die weißen Apachen und eben auch das Essen der weißen Apachen. Craig erläutert, dass manche Lebensmittel für die Apachen heilig seien oder zumindest bestimmten Anlässen vorbehalten. Insofern kann nicht alles so einfach miteinander vermischt werden. In seiner Ausbildungszeit ist er vielen Vorurteilen begegnet, doch nun gilt er als Starkoch und schreibt auch einen Blog namens Apaches in the Kitchen. Die Gerichte beinhalten neben Fisch und Fleisch viele Waldfrüchte und Nüsse, Lebensmittel, die die Apachen traditionell verwendeten. Typische Lebensmittel, so Craig, seien: Hier in der Gegend der weißen Apachen verwenden wir viel Eicheln der weißen Eiche, die etwas bitter sind. Die Eicheln sind aber eigentlich bittersüß. Das ist für viele Leute etwas ungewöhnlich, aber das ist eben ein indigenes Grundnahrungsmittel. Wir verlassen das Gebiet der Apachen und fahren weiter zu den Navajos. Sie sind mit 350.000 Stammesangehörigen eine der größten indigenen Gruppen in den USA. 2 Stunden westlich des Gebietes der Apachen liegt jenes der Navajos. Eines der interessantesten Phänomene in den Reservaten sind die sogenannten Trading Posts. An diesen Stationen kamen die Indianer und die Siedler im 19. Jahrhundert zusammen, um Güter und Waren zu tauschen und zu verkaufen. Oft wurden die Indianer übel übers Ohr gehauen, doch nicht so von John Lorenzo Hubble, nach dem die Hubble Trading Post benannt ist. Das Gut erinnert an einen Landbauernhof. Neben dem Hofladen gibt es große Gehege für Schafe und Pferde. In der Trading Post wurde damals vor 150 Jahren alles Mögliche verkauft. Leder, Lebensmittel, Fleisch, Felle und andere Dinge des täglichen Bedarfs. Kunden waren nicht nur, aber auch die Indianer. Und die Trading Post verkaufte dann wiederum indianische Produkte weiter. Tourist Guide Elima Benali erklärt die Funktion der Trading Posts. Die Navajos kannten kein Geld. Sie wussten nichts damit anzufangen, denn sie konnten ja hier sehr gut Dinge tauschen. Die Tauschgüter waren Schafe, Lämmer, Wolle, Stoffe, Schafhäute, Pinienkerne. Und das war wichtig für die Wirtschaft, auch für die Pueblo-Leute, also die Mexikaner und die Spanier und die neuen Siedler hier. John Lorenzo Hubble war einer der wenigen, der die Indianer fair behandelte und sie nicht übervorteilte. Er war auch insofern anders, weil er die Sprache der Navajos beherrschte, wie ein Navajo-Mann. Er verstand also die Nuancen der Sprache, wie man mit Kindern sprach, wie man mit Älteren sprach, mit den Ranghöheren, mit den Frauen. Er wusste also, wie man die Sprache spricht. Insgesamt gab es auf dem Gebiet der Navajos über 300 Trading Posts, an denen Indianer tauschen konnten. Viele gibt es noch heute, allerdings hauptsächlich aus touristischen Gründen. Inmitten des Navajo-Reservats liegt das deutlich kleinere Gebiet der Hopis. Die Hopis leben sehr zurückgezogen. Das bedeutet nicht, dass Touristen nicht willkommen seien, aber die Hopis sind zurückhaltend, nehmen Fremden gegenüber nur wenig Blickkontakt auf und auch Händeschütteln gilt als verpönt, wenn man sich nicht näher kennt. Doch um die Kultur der Hopis näher kennenzulernen, gibt es professionelle Tourguides. Einer von ihnen ist der Hopi Bertram Zavadava. Mit ihm gehen wir durch das älteste ohne Unterbrechung bewohnte Dorf Nordamerikas. Old Uraibi heißt es. Die ersten Besucher in unserer Gegend waren die Spanier. Mein Dorf hier war das westlichste, von Santa Fe in New Mexico aus gesehen. San Francisco de Uraibi lautete der Name der katholischen Kirche. Aber die ursprüngliche Aussprache war Oshaibi. So wurde es verstanden. Der Name rührt her von dunklen Steinen, Fossilien, die man hier fand, und die zurückreichen in die Zeit, als hier ein Binnensee war, vor 60 bis 80 Millionen Jahren. Das erste neuzeitliche Datum, das im Dorf vermerkt ist, ist 1539. Zu der Zeit kamen die Spanier. Wie wir heute wissen, wurden die Indianer, nicht nur die Hopis, unterjocht, ermordet, ihre Kultur unterdrückt. Das Dorf liegt auf einer Anhöhe und wirkt heute sehr arm. Die Häuser wurden mit groben Steinen errichtet, Kaum eines ist verputzt, vieles wirkt unfertig. Die Hopis lehnen jede Unterstützung seitens der Regierung ab. Zu sehr fürchtet man den Ausverkauf an die amerikanische Gesellschaft. Touristen sind jedoch willkommen. Das halbe Dorf besteht aus Künstlern, die ihre Werke und Waren anbieten. Halsketten, Amulette, Broschen werden unter freiem Himmel verkauft. Eine alte Lady lädt in ihr Wohnzimmer. Sie ist Lehrerin, erzählt sie, wurde 2002 pensioniert, gibt Schülern Nachhilfe in der Hopi-Sprache und töpfert nebenbei Teller, Tassen, Schmuck und Töpfe in indianischem Hopi-Design. Then I decided to, you know, start this pottery again. Die indianischen Muster wirken faszinierend. Sie alle sind handgemalt auf die Tassen, Töpfe und so weiter. Man weiß nicht genau, was sie bedeuten. Viel erklären will die alte Dame nicht. Um sich noch weitere ähnliche Hieroglyphen wie in der Töpferei anzusehen, machen wir einen Abstecher in den Dawa Park, etwa eine halbe Stunde von Old Oraibi entfernt. Hier im Dawa Park, eine Ansammlung großer weißer Felsformationen, kann man die steingewordenen Zeichnungen und Geschichten der Hopi-Vorfahren bewundern. Es gibt Dutzende von ihnen, meist sind sie sehr groß. Die halbkreisförmigen Felsformationen sind etwa 1 bis 2 Quadratmeter groß und porträtieren Alltagsszenen des damaligen Lebens. Geburt, Hochzeit, Handel, Krieg und Tod. Sie haben etwas Magisches und zeigen stets in Richtung Osten. Dort geht die Sonne auf, dort wirst du wiedergeboren, so der Glauben der Hopis. Den Dawa Park kann man nur mit Führer besuchen, erklärte Touristguide Mika Lomomweyer. The whole world is sacred, you know, the whole landscape. That's really our religion. Die ganze Welt ist für uns heilig, die ganze Landschaft. Unsere Religion wertschätzt alles, Pflanzen, Wasser, Ressourcen, alles. Es gibt bestimmte Landschaften oder auch Schreine, die besonders heilig sind. Aber diesen Ort hier würde ich eher als kulturell wichtigen Ort beschreiben. Aber was wir als heilig ansehen, sind die Botschaften, die wir hier rauslesen, weil sie zurückgehen in die Tausende von Jahren der Tradition unserer Vorfahren. Das ist hier und noch lebendig. Wenn wir als Hopi diese Traditionen fortführen können, dann können wir sie lesen und interpretieren und sie auch als Teil unserer Identität sehen. Mika Lomomweyer führt zu einem großen Wandgemälde, das als eines der ältesten gilt, etwa aus dem Jahr 500. Er kann auch viele Geschichten erzählen über das Zusammenleben der Generationen, die Kriege gegen die Navajos, all das, was das Leben früher auch schwer gemacht hat. Doch heute stellt sich die Frage, wie können die indigenen Völker überleben, wenn sie doch kaum etwas in ihren Reservaten produzieren? Bis auf ein paar Bodenschätze wie Nickel gibt es wenig, was die Natives verkaufen könnten. Von irgendetwas müssen sie leben. Die Antwort lautet Tourismus. Oder genauer, Hotels und Casinos. Zurück im heißen Tal von Phoenix. Im Twin Arrow Resort, einer großen Hotelanlage in der Nähe von Phoenix, lässt sich bewundern, wie Tradition und Moderne zusammengehen können. Das gesamte Resort gehört den Navajos und ist nach ihren Traditionen eingerichtet. So hängt etwa in der Lobby ein riesiger Lüster, der die 4 Welten repräsentiert, die die Menschheit durchlaufen hat, so der Glaube der Navajos. Jede Farbe, gelb, blau, weiß und schwarz, steht für eine der Welten, symbolisiert von großen farbigen Steinen in dem gigantischen Kronleuchter. Doch das Spielcasino gleich hinter der Lobby verwundert schon. Heutzutage betreiben fast alle indianischen Stämme Casinos, erzählt die Pressedame. Doch wie geht das zusammen? Tradition und Glücksspiel? Jerry Hongevar, Navajo-Frau und Casino-Chefin, erklärt. We do have Wir haben eine Geschichte des Spielens. Zu Hause gab es ein Spiel, das hieß Navajo Ten. Es geht darum, Dinge zu tauschen oder etwas zu bekommen, das du willst. Das war vielleicht nicht Geld, so wie heute oder wie wir es heute sehen. Aber lange Zeit wurde halt getauscht. Wenn es um ein sehr erstrebenswertes Gut ging, dann wurde auch darum gespielt. Aber es ging um Spaß, nicht um Geld oder Casino-Chips. Ich habe mal alte Fotografien gesehen, auf denen ältere Navajos Karten gespielt haben, auf einem Teppich. Das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass Spielen porträtiert wurde, so um 1950, zumindest was ich gesehen habe. So ist die Zukunft der Native Americans durchaus noch unsicher. Sie wird auch davon abhängen, wie viele der jungen Natives sich für ihre Geschichte, ihr Erbe, ihr Heritage, wie man im Amerikanischen sagt, noch interessieren. Werden die Jungen in den Reservaten bleiben oder sich doch endgültig assimilieren in der amerikanischen Gesellschaft? Für viele Natives, die in den Reservaten leben, ist die Weltsicht eher einfach. Sie sind im Heute verwurzelt. Probleme von morgen sind nebensächlich. Oder, wie es der Apache Milayla sagt, to see the future is bad. To see the future is like something you don't want. In die Zukunft zu sehen, ist schlecht. In die Zukunft zu schauen, ist etwas, was du nicht willst. Wir leben also Tag für Tag. Wir leben nicht in der Zukunft. Wir schauen nicht voraus. Wir leben einfach nur im Hier und Jetzt. Das wird uns in jedem Unterricht beigebracht. Deswegen leben wir so. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.